haarsträubenden Fälle des Philip Maloney, der Vermisste. Ich kam gerade vom Zahnarzt, der es wieder einmal geschafft hatte, in nicht ganz einer Stunde mein Bankkonto zu plündern. Mein Mund fühlte sich an wie ein altes Stück Gummi, in dem noch ein paar Zähne darauf warteten, meinem Zahnarzt die Renovation seiner Villa zu ermöglichen. An jenem Morgen war mir so ziemlich alles egal, und es störte mich auch nicht groß, dass Herr Tobler in meinem Büro erschien und mir ungefragt aus seinem Leben erzählte. Es ist schon ein paar Jahre her. Damals hatte ich eine kleine Firma. Wir organisierten Partys, ganz spezielle Partys. Exklusiv war das alles. Und teuer. Das Geschäft lief wie geschmiert. Ist ja toll. Ich mag erfolgreiche Männer. Sie riechen meist etwas besser als die anderen. Wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe dann in die PR-Beratung gewechselt. Läuft im Übrigen auch sehr gut, auch in schlechten Zeiten. Denn gerade in schlechten Zeiten muss sich jede Firma besonders gut verkaufen. Je schlechter die Bilanz, umso schöner muss das Image sein. Wenn Sie mir jetzt eine Lebensversicherung andrehen wollen, knall ich Ihnen meine heiße Kaffeekanne auf die Stirn. Schon gut, ich verstehe, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Tja, das ist das Elend der Erfolgreichen. Wir haben eigentlich gar keine Zeit, um den Erfolg einmal richtig zu genießen. Sie wären nicht der erste Erfolgreiche, der mein Büro in einer schmalen Kiste verlässt. Also gut, zur Sache. Ich heiße Gabriel Tobler, bin 48 Jahre alt, ledig, habe ein regelmäßiges und hohes Einkommen, bin nicht vorbestraft und ich besitze eine Wühlmaus. Sie heißt Stalin. Toll. Und Ihr Stalin hat vermutlich ein paar Millionen Russen auf dem Gewissen. Und jetzt will ihn Väterchen Jelzin öffentlich zu Hundefutter zermalmen. Ich wollte Ihnen nur klar machen, dass ich ein seriöser Geschäftsmann bin. Danke, aber das habe ich schon gemerkt. Seriöse Geschäftsmänner sind so langweilig wie eine leere Büchse Bier. Und bei Ihnen tippe ich auf alkoholfreies Bier, was die Sache noch ein wenig schlimmer macht. Schon gut. Ich komme jetzt zur Sache. Mein Partner, der damals mit mir die Partys organisierte, ist spurlos verschwunden. Schon vor 10 Jahren. Er hat etwa 50.000 Franken von unserem Firmenkonto abgehoben und gilt seither als vermisst. Letzte Woche aber habe ich ihn hier in der Stadt wiedergesehen. Oder besser gesagt, ich glaubte, ihn gesehen zu haben. Ich sprach ihn an, doch er stritt alles ab. Er nennt sich jetzt Peter Norton und behauptet, ein Amerikaner zu sein. Und Sie sind sich sicher, dass dieser Peter Norton der Mann ist, mit dem Sie Geschäfte machten? Ja. Wir kannten uns über 12 Jahre. Ich halte eine Verwechslung für ausgeschlossen. Sehen Sie, es geht mir nicht um das Geld, das er mitlaufen ließ. Ich möchte einfach wissen, weshalb er damals abgehauen ist. Das klang nach einem leichten und profitablen Auftrag. Mein Zahnarzt hätte seine Freude daran gehabt. Ich besuchte Herrn Norton und ließ mich von einem Taxi in der Villengegend auf dem schönen Berg herumkutschieren. Der Mann residierte in einem prächtigen Gebäude, das von der Straße aus nicht einsehbar war. Er ließ mich zu sich bitten. Das ist meine Frau und das ist Mr. Maloney. Freut mich. Es geht um eine Lebensversicherung. Mein Mann und ich möchten eine abschließen. Nur zu, aber ich rate Ihnen, nehmen Sie die billigste. Sonst kommt einer von beiden plötzlich auf böse Gedanken. Sie sind doch der Mann von der Versicherung. Gott oder wer auch immer behüte. Ich bin Privatdetektiv. Verlassen Sie sofort dieses Haus. Lass nur. Was wollen Sie von uns, Maloney? Es gibt da jemanden, der glaubt, dass Sie nicht Peter Norton heißen. Und diesem jemand schulden Sie noch eine Menge Geld und eine Erklärung. Ach was, der Mann verwechselt mich. Sie haben gehört, was mein Mann dazu zu sagen hat. Und jetzt bitte ich Sie zu gehen. Sie begleitete mich zur Tür. Sie gehörte zu der Sorte von Menschen, die sich von klein auf gewohnt waren, im Recht zu sein. Solche Leute lassen unsereins meist im Regen stehen und sind davon überzeugt, dass das der liebe Herrgott oder die Wall Street so vorgesehen haben. Frauen wie Sie haben eine Seele, die so zart ist wie Schmirgelpapier, und ihre männlichen Ableger sammeln Firmen wie unsereins Spesenbelege. Ich ging zur Polizei, um ein wenig Dampf abzulassen. Was ist denn los, Maloney? Sie schauen aus, wie wenn man Sie irrtümlich in den Bundesrat gewählt hätte. Wie steht es eigentlich mit der Frauenquote bei der Polizei? Könnte man sie nicht endlich durch zwei hübsche Blondinen ersetzen? Das würde Ihnen so passen, Maloney. Allerdings. Ist Ihnen der Name Peter Norton ein Begriff? Kein Unbekannter, Maloney. Kein Unbekannter. Gestern hat sich bei uns eine Frau gemeldet, die behauptet, dass dieser Norton gar nicht der Norton ist, sondern ein anderer, der angeblich verschollen ist. Und wie heißt die Frau? Sie sind wohl wieder mitten in einem Fall, Maloney. Da konnte er recht haben. Ich quetschte schließlich die Adresse der Frau aus ihm heraus und machte mich auf den Weg. Die Wohnung war unten am Fluss, in der Nähe der großen Eisenbahnbrücke. Ich klingelte vergeblich, stellte aber nach ein paar Minuten fest, dass die Tür nicht abgeschlossen war. Die Frau lag auf dem Küchenboden. Jemand hatte ihr eine Kugel durch den Kopf gejagt. Ich wartete geduldig, bis die Polizei ihre Arbeit getan hatte und ließ mich dann auf ein Gespräch mit dem federführenden Beamten ein. Die Frau behauptete, eine ehemalige Geliebte dieses Peter Norton gewesen zu sein. Damals, als er noch anders hieß, Alex Pfenninger oder so ähnlich. Wir konnten natürlich nicht ahnen, dass diese Frau in Gefahr war, sonst hätten wir sie beobachten lassen. Vielleicht geht Ihnen jetzt auch langsam auf, dass dieser Peter Norton irgendetwas zu verbergen hat. Schon möglich, Maloney, schon möglich. Aber wenn das alles so offensichtlich ist, weshalb haut der Kerl nicht einfach wieder ab? Oder noch besser, weshalb ist er überhaupt hier aufgetaucht? Vielleicht, um eine Lebensversicherung abzuschließen. Wir reden wieder einmal in Rätseln, Maloney. Auf alle Fälle werde ich mir diesen Norton noch vorknöpfen. Glauben Sie, dass er die Frau ermordet hat? Ich wusste nicht so recht, was ich glauben sollte. Dieser Fall war wieder einmal viel komplizierter, als ich zuerst dachte. Ich wollte gerade das Haus verlassen, als mein Klient erschien. Ich hatte ihn in einem Moment geistiger Trägheit angerufen und ihm die Geschichte mit der Leiche erzählt. Er war ziemlich aufgeregt. Ehrlich, Leute, es gibt nichts Schlimmeres als aufgeregte Klienten. Manchmal sterben sie einem weg vor lauter Aufregung. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, beruhigend einwirken. Hey, was soll das? Weshalb schlagen Sie mich? Damit Sie sich beruhigen. Ich beruhige mich aber nicht, wenn ich geschlagen werde. Also gut, dann halt nicht. Aber wie wär's mit einem Vorschuss, ehe Sie eine Herzschwäche kriegen? Ich kriege keine Herzschwäche. Meine Pumpe arbeitet einwandfrei. Wenn ich mal nicht mehr bin, wird man sie einem Spitzensportler einpflanzen und der wird mit ihr Olympiasieger. Schon möglich. Die Frau, die ermordet wurde, glaubte übrigens auch, in diesem Peter Norton jemand anders erkannt zu haben. Ich habe es doch gewusst. Dieser miese Kerl. Er könnte doch wenigstens heute dazu stehen. Vielleicht würde ihn das eine schöne Stange Geld kosten. Wieso? Sie glauben doch nicht, dass ich ihn erpressen würde. Nein, aber so wie es ausschaut, hat Ihr Freund das große Los gezogen. Seine Frau wiegt mindestens 2 Millionen. Und dabei sind die Accessoires nicht mal eingerechnet. Bin ich in Gefahr, Maloney? Wenn Norton der Mörder war, würde ich sagen, ja. Ansonsten würde ich sagen, ich weiß es nicht. Das sind keine guten Aussichten. Ich mag das nicht. Das konnte ich ihm gut nachempfinden. Ich schickte ihn nach Hause und riet ihm, niemanden in seine Wohnung zu lassen. Dann ging ich zurück in mein Büro. Ein Kerl, der wie die Taschenbuchausgabe von Mike Hammer aussah, erwartete mich schon. Nicht schlecht, Kollege. Sie sind mittlerweile ganz schön berühmt. Auf alle Fälle berühmter als Sie. Hammer! Hammer ist mein Name. Dachte ich mir's doch. Uns verbindet nicht nur der Beruf, sondern auch eine gewisse Dame. Tut mir leid, ich verbinde mich weder mit Damen und schon gar nicht mit Hämmern. Und erst recht nicht, wenn Sie einen solchen Gummikopf haben wie Sie. Geile Sprüche, Mann. Aber hören Sie sich erst mal an, was ich Ihnen zu bieten habe. Leute wie Sie haben immer etwas zu bieten. Das ist ehrlich gesagt unerträglich. Frau Norton. Frau Norton hat mich beauftragt, hinter Ihrem Mann herzuschnüffeln. Klingt verlockend. Und weshalb offenbaren Sie mir das alles? Ich mag die Nortons nicht. Interessiert es Sie nicht, was ich herausgefunden habe, Maloney? Wie viel? 500. Ja, die Zeiten werden härter. Okay. Aber wenn die Informationen nichts taugen, schmelze ich sie eigenhändig ein, Hammer. Peter Norton trifft sich regelmäßig mit einer jungen Frau. Sie ist Studentin für Ägyptologie, sieht toll aus und hat eine Vorliebe für teuren Schmuck. Klingt interessant. Und wie heißt die Dame? Wo bleiben die 500, Maloney? Ich schob ihm das Geld rüber. Er gab mir Namen und Adresse der Studentin. Dann verschwand er wieder, nicht ohne vorher noch die Hälfte meines Whiskys wegzusaufen und dabei unflätig zu rülpsen. Vermutlich zottelte er dann zurück zu der miesen Fernsehserie jenes Privatsenders, der er entsprungen war. Ich besuchte die Studentin und fand sie, wie es sich gehörte, in der Uni. Ägypten hat mich schon immer interessiert. Wussten Sie übrigens, dass 3 von 4 Leuten, die behaupten, schon einmal gelebt zu haben, entweder eine ägyptische Tempeltänzerin oder dann ein Pharao waren? Das alte Ägypten muss aus den Nähten geplatzt sein vor lauter Tempeltänzerinnen. Also mich interessieren eigentlich mehr die Mumien. Aha. Und weshalb schauen Sie mich so durchdringend an? Wollen Sie mich etwa einbalsamieren? Nein, bei Ihrem trockenen Humor würden Sie sowieso schnell zu Staub zerfallen. Echt, Ägypten ist eine Wucht. Und dann die Wüste. Da habe ich zum ersten Mal gespürt, was Leben wirklich ist. Muss eine tolle Erfahrung gewesen sein. Haben Sie schon einmal eine Mumie aus unmittelbarer Nähe gesehen? Apropos Mumie, kennen Sie einen Mann namens Peter Norton? Ja, er hat lange in Amerika gelebt. Wieso, was ist mit dem Mann? Das würde ich gerne von Ihnen wissen. Wie lange kennen Sie ihn schon? Kennen ist übertrieben. Wir haben uns einige Male getroffen. Er hat sich in mich verliebt, ich nicht in ihn. Das ist alles. Er trägt es mit Fassung. Das sieht man. Die Fassung des kleinen Brillanten, den Sie da tragen, ist nicht übel. Das reicht, ja? Ich habe nachher noch eine Vorlesung. Schon gut, schon gut. Kennen Sie einen Gabriel Tobler? Nein. Wäre es lohnenswert, ihn zu kennen? Er behauptet, dass Peter Norton gar nicht Peter Norton ist. Tobler, sagten Sie. Nie gehört. Und jetzt muss ich gehen. Sie tat dies mit dem resoluten Gang einer Frau, die wusste, dass ein paar Männeraugen diesem Schauspiel beiwohnten und nicht genug davon kriegen konnten. Ich ging zum Polizeipräsidium. Nichts zu machen, Maloney. Wir dürfen Peter Norton nicht beschatten. Wieso? Ist er ansteckend? Weisung von oben. Um Norton kümmern sich andere Stellen. Was denn für andere Stellen? Offenbar gibt es Hinweise darauf, dass dieser Norton ein Geheimagent ist. Das darf doch nicht wahr sein. Doch, doch, Maloney. CIA. Oh, weia. Und den Quatsch glauben Sie? Ich glaube nicht. Ich befolge Anweisungen. Ich ging nach draußen und lachte mir den Buckel krumm. Was auch immer mit diesem Peter Norton los war, wie ein Agent der Amerikaner sah er nicht aus. Und wenn schon, was wollten die Amerikaner bei uns ausspionieren? Vielleicht den Standort des geheimen Bundesratsbunkers, den schon jedes Kind kannte? Aber Amerikaner wollen bekanntlich immer alles besser wissen. Und weil immer weniger Amerikaner lesen können, geht man langsam dazu über, essbare Bildung zu produzieren. Eines Tages werden sich die Amerikaner die Schulbildung aufs Brot streichen. Da gibt es dann einen Universitätsabschluss zum Frühstück und die Doktorarbeit zum Dessert. Das alles half mir aber auch nicht viel weiter. Ich lag gerade unter meinem Schreibtisch und träumte von besseren Zeiten, als das Telefon klingelte und mich eine unangenehme Stimme an jene real existierende Zeit erinnerte, in der ich mich noch immer, wenn auch ein wenig müde, bewegte. Schlechte Kunde, Maloney. Ich habe soeben die Nachricht erhalten, dass ein gewisser Gabriel Tobler angeschossen worden ist. Moment mal, lebt der Mann noch? Keine Angst, Maloney. Ihr Klient wird überleben. Vielleicht ist ja doch etwas dran an der seltsamen Geschichte mit diesem Peter Norton. Er schilderte mir noch im Detail, was mit meinem Klienten geschehen war. Offenbar wurde er in seiner Wohnung niedergeschossen. Ich hatte langsam aber sicher die Nase voll von der Sache und besuchte Peter Norton, traf aber nur auf dessen Frau und den jungen Detektiven namens Hammer. Sie schon wieder? Habe ich Ihnen nicht untersagt, in meinem Haus zu erscheinen? Sie können mir untersagen, was Sie wollen. Ich jedenfalls sage, dass mit Ihrem Mann etwas oberfaul ist. Das weiß ich selber. Er hat ein Verhältnis. Herr Hammer hat es mir eben gesagt. Dann kann ich ja jetzt wieder gehen. Der Auftrag ist für mich damit erledigt. Ich werde Ihnen einen Scheck ausstellen. Hat Ihr Mann etwas mit Politik zu tun? Politik? Meinen Sie etwa die Affäre Dreyfus? Oder andere unangenehme Dinge? Ich dachte eher an den CIA. Peter im Geheimdienst? Das ist lächerlich. Er ist ein sehr einfacher, ein sehr charmanter Mann. Einer, der mitten im Leben steht. Haben Sie ihn in den USA kennengelernt? Ja, aber jetzt möchte ich allein sein. Mein Mann hat eine Affäre, so etwas dulde ich nicht. Ich muss mir überlegen, was ich jetzt tun soll. Ich kenne da einen guten Scheidungsanwalt, Frau Norton. So weit bin ich noch nicht. Ich verzog mich zusammen mit Kollege Hammer, der draußen sein Schulterhalfter zurechtrückte, so wie er das in unzähligen Filmen gesehen hatte. Hammer bot mir an, mich in seinem Wagen in die Stadt zu chauffieren. Ich lehnte ab und spazierte durch die Villengegend, bis ich so müde war, dass mir bei jedem Schritt ein Stechen durch die Beine fuhr. Ich ging in einen kleinen Park und wollte mich ein wenig hinlegen, als ich diesen Peter Norton zusammen mit der schönen Studentin sah. Die beiden waren in ein inniges Gespräch vertieft, so innig, dass sie mich gar nicht bemerkten. Ich schlich mich heran, packte die Handtasche der Studentin und beförderte eine Pistole an die Luft. Norton und die Frau standen mit offenem Mund da und wunderten sich. Eine Frechheit ist das. Was erlauben Sie sich? Wo haben Sie die Pistole her? Lass es mich erklären. Sehr gut. Diese Erklärung würde ich auch gern hören. Es hat sowieso keinen Sinn mehr zu leugnen. Mein Klient lebt nämlich noch. Und vermutlich hat er sie sogar in seine Wohnung gelassen, ehe sie ihn niederschossen. Von was redet der Mann, Daniel? Ist das deine Pistole? Ich wollte nicht, dass sie dir auf die Schliche kommen. Nur deshalb habe ich es getan. Toll, das muss wahre Liebe sein. Kann ich auch ein Stück davon haben? Sie müssen ja nicht gleich Leute umbringen für mich. Es geht mir mehr um das Gefühl. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Du hast Leute umgebracht? Was für Leute? Sie haben herausgefunden, wer du bist? Ich musste etwas tun. Das genügt wohl. Irgendwann wird sich dann die Polizei bei Ihnen melden. Moment mal. Heißt das, dass meine Tochter eine Mörderin ist? Das ist Ihre Tochter? Ja, ich bin seine Tochter. Und ich wollte nicht, dass mein Vater ins Gefängnis kommt. Ich vermute eher, dass Sie nicht wollten, dass Ihr Vater keinen Grund mehr hat, Ihnen Geld zu geben. Das ist eine Unterstellung. Lass nur, Daniel. In meiner Familie gibt es nur Kriminelle. Mein Großvater wurde erschossen, als er bei einem Einbruch ertappt wurde. Mein Urgroßvater war Banker und ein Onkel meines Urgroßvaters wurde gehängt. Ich habe immer geahnt, dass auch du kriminelles Blut in dir hast. Weshalb sind Sie zurückgekommen, Herr Norton, oder wie immer Sie heißen? Aus Liebe. Nur aus Liebe macht man einen solchen Blödsinn. Ich wusste, dass man mich früher oder später erkennen würde. Aber meine Frau wollte, dass ich mit dir komme. Aber weshalb hast du Leute umgebracht? Die meisten kann man doch kaufen, Daniel. Es gibt wesentlich schönere Dinge, die man kaufen kann, Daddy. Da hatte sie natürlich recht. Peter Nortons ursprüngliche Identität flog auf und es stellte sich heraus, dass auch in den USA noch ein Ermittlungsverfahren gegen ihn lief. Seine Tochter konnte ein paar Jahre lang keine schönen Dinge mehr kaufen. Und ich ging in eine Bar und schaute mich um. Mein Blick fiel auf eine kleine, dunkelhaarige Frau, die in einer Zeitung las. Ich überlegte allerlei Strategien, doch plötzlich setzte sie sich neben mich. Ich dachte mir, auch die heutige Zeit hat ihre angenehmen Seiten und bestellte zwei Drinks.